Ich halte den Brief in meiner kalten Hand. Der letzte Satz war lang, solange er noch brennt, schau ich ihn an. Mit jeder Zeile stirbt dein Gefühl, was bleibt des Finsternis? Ein Schauer von dir hilft nicht mehr viel. Es bringt mich um. Schweigen.